Kundgabe 6432. Empfangen durch Bertha Dudder am 23.12.1955. Erlösungsperiode mit Jesus Christus. Die Stunde der Erlösung naht. Es vergeht keine lange Zeit mehr, dass der Schlussstrich gezogen wird unter eine Periode, die Erlösung bringen konnte und auch Erlösung bringt denen, die sich in die Schar der Streiter Christi eingegliedert haben, die seinem Ruf gefolgt sind und den gleichen Weg wandelten, wie er ihn auf Erden gegangen ist. Für die Menschen dieser Erdperiode hatte sich ein besonderes Gnadenlicht ergossen. Denn in dieser letzten Erdperiode verkörperte sich im Menschen Jesus, Gott selbst, um die Menschheit zu erlösen, um es der gesamten Menschheit möglich zu machen, einmal das ewige Licht wieder schauen zu können, von dem sich das Geistige einst freiwillig abgewandt hatte und darum eine tiefe Finsternis sein Los war und auch geblieben wäre ohne den göttlichen Erlöser Jesus Christus. Diese Erdperiode war darum so bedeutungsvoll, weil sie einen hoffnungslosen Zustand beendete, der schon endlos lange Zeiten währte. Und die Erlösung für alles in dieser Erdperiode in das Stadium der Verkörperung als Mensch getretene Geistige wäre restlos möglich gewesen. Und doch wurde diese unerhörte Gnadenzuwendung nicht ausgenützt. Und es haben wieder nur wenige ihr Ziel erreicht auf Erden, ausgereift an ihren Seelen, dieses Leben im Fleisch beenden zu können, um im Lichtreich nun Aufnahme zu finden. Allen Menschen wäre dies möglich gewesen, doch weil der freie Wille maßgebend ist und dieser nicht recht genutzt wurde, gingen zahllose Seelen unerlöst von dieser Erde, obwohl alle Kenntnis erhielten von dem Erlösungswerk Jesu, von seinem Kreuzestod und seiner Mission. Doch der Glaube mangelte ihnen und auch das Wissen um dieses größte Erbarmungswerk, das je auf Erden vollbracht wurde, hatte keinerlei Wirkung auf die Menschen. Und so geht nun eine Erlösungsperiode zu Ende, die den größten Erfolg hätte bringen können. Und es beginnt wieder eine neue, auf das allem Wesenhaften wieder die Gelegenheit geboten wird, die durch Jesu Tod erworbenen Gnaden einmal wieder in Anspruch nehmen zu können. Denn eine restlose Erlösung kann nur mit Hilfe des göttlichen Erlösers, Jesu Christi, stattfinden. Und ihr Menschen stehet nun vor dieser Wende. Ihr stehet vor dem Ende der alten und dem Beginn der neuen Erlösungsepoche, die also auch das Ende dieser Erde und das Erstehen einer neuen Erde bedeutet. Noch bleibt jedem einzelnen Menschen Zeit, sich an Jesus Christus zu wenden mit der Bitte, ihm zu helfen. Noch könnte das Wissen um sein Erlösungswerk genützt werden, selbst wenn der Glaube daran fehlt. Doch wer nur an die Existenz dieses Menschen glauben kann, der kann sich in Gedanken mit diesem Menschen befassen und eine gedankliche Zwiesprache mit ihm führen, dass dieser Mensch ihm erkläre, warum er seine Ideen mit einem Kreuzgang besiegeln wollte. Und er wird die Antwort bekommen, weil der göttliche Erlöser jeden erfasst, der nur mit ihm in Verbindung tritt. Das Verstandeswissen allein nützt ihm zwar nicht viel, aber es kann dazu beitragen, eine rein verstandesmäßige, gedankliche Auseinandersetzung einzuleiten, die mehr oder weniger erfolgreich enden kann. Diese Erdperiode war mit dem persönlichen Erdengang Gottes gesegnet. Und viel hätten die Menschen erreichen können bei gutem Willen. Doch ihr Wille war nicht oft nach oben gerichtet. Nur eine kleine Herde immer ist ihm gefolgt. und am Ende dieser Periode wird sie auch nicht viel größer sein. Darum könntet ihr alle mit Gewissheit das nahe Ende erwarten. Ihr könntet zwar noch zuvor in die Gefolgschaft des göttlichen Erlösers treten. Ihr könntet euch seiner kleinen Herde anschließen, denn er wird euch annehmen bis zur letzten Stunde. Aber unwiderruflich ist das Ende dieser Erde gekommen, und es ist daher für euch große Eile geboten und Anwendung aller Kräfte. Es ist euch dringend geraten, um Zuwendung von Kraft zu bitten, dass ihr alle das Ziel erreichet, bevor der letzte Tag gekommen ist, dass ihr euch zu Jesus Christus bekennet, ehe es zu spät ist. Amen.